Birth Control mit Gamma Ray. Das Deutsche im Bereich der Club- und Dancemusik heute in einer der führenden Positionen sind, das hat sich schon in den 70ern angedeutet. Da waren es Leute wie Frank Farian, aber auch zum Beispiel Kurt Hauenstein alias Supermax. Er komponierte den Disco-Knüller Love Machine und landete 1977 damit einen Riesenhit.